Drei Personen diskutieren zum Thema Gutes tun. Welcher der Sätze A bis D passt am besten zu den Meinungen 1, 2 und 3? Hören Sie diese Meinungen und kreuzen sie an. Ein Satz passt zu keiner der Aussagen. Stoppen Sie nun das Audio und lesen Sie zuerst die Aussagen. Nach dem Signal hören Sie die erste Meinung. Die Lösung finden Sie in Ihrem Begleitheft auf Seite 28. Text 1. Seit diesem Friday for Future habe ich echt genug. Jetzt müssen wir Alten uns auch noch anhören, wir würden nichts tun. Und das von einer Gruppe Jugendlicher, die den Unterricht boykottiert. Dabei geben Senioren doch freiwillig am meisten von ihrem Geld. Wer mir nicht glaubt, kann ja in der Statistik nachsehen. Aber auf mein Geld können die dieses Jahr lange warten. Ich gebe nichts. Text 2. Ich habe gelesen, dass die meisten Organisationen einen Großteil ihrer Gelder im Dezember bekommen. Einer Freundin von mir schicken sie schon vor dem Advent die ersten Briefe. Dann wissen die, jetzt sitzt das Geld wieder locker. Ich frage mich aber, warum kann man nicht das ganze Jahr über etwas tun? Meine Kinder gehen zum Beispiel jeden Freitag auf die Straße für die Umwelt. Text 3. Ich verstehe, dass die Hilfsorganisationen unsere Spenden dringend brauchen. Aber viele überweisen ihr Geld doch nur, um sich weniger schuldig zu fühlen. Ich helfe lieber persönlich, zum Beispiel in einer Armenküche als Freiwillige.